Gewalt und uns hier rein. Von oben bis unten zensuriert. Gehasst und gejagt. Und trotzdem voller Stolz über Schere eines Kindes nicht. Es interessiert dich direkt, was die anderen denken. Du rollst dir in ins Gesicht. Wir sind dreckig, dreckig, kahl, kahl. Uns gewalt, wir sind dreckig, dreckig, kahl, kahl. Uns gewalt. Du grinst deine Gegner nur dreckig an. Denn du weißt, wer siegen wird. Durch die vielen Lügen, die Nazis an dir. Erwache schlechte Menschen dir. Obwohl du weißt, wie es um dein Vaterland steht. Gibst du lang noch nicht auf. Nur die Standhaftigkeit in der Not zeichnet dich erst aus. Denn wir sind dreckig, dreckig, kahl, kahl. Uns gewalt, wir sind dreckig, dreckig, kahl, kahl. Uns gewalt. Dreckig, dreckig, kahl, kahl. Und uns gewalt. Dreckig, dreckig, kahl, kahl. Uns gewalt. Gewalt, wir sind dreckig, dreckig, kahl, kahl.